Wir saßen gerade beim Freitagsfisch, da fiel das Brotmesser vom Tisch direkt in die Wiege. Au, schrie das Baby. Nein, rief Rita. Hoppla, höhnte Herbert. Babys töten ist verboten, polterte der Polizist. Das Baby ist tot, es lebe das Baby, das Baby ist tot. Es lebe das Baby ist tot. Es lebe das Baby ist tot. Es lebe das Baby. Wir saßen gerade beim Freitagsfisch, da fiel das Brotmesser vom Tisch direkt in die Wiege. Au, schrie das Baby. Nein, rief Dieter. Hoppla, höhnte Herbert. Kinder töten ist verboten, polterte der Polizist. Das Baby ist tot, es lebe das Baby ist tot.